In Nussdorf weiß doch jeder Mann, wo man Sissi finden kann. Sie fegt durchs Dorf mit Energie, macht Gymnastik wie noch nie. Im Garten blüht ja Bambus fein, da lädt sie alle Freunde ein. Kaffeeduft und ein gutes Glas, bei ihr vergisst man Zeit und Maß. Kocht mit Liebe, Herz und Stil. Da schmeckt man Leben und viel Gefühl. Vom Braten bis zur Pizza fein, bei Sissi mag man immer sein. Sie redet gern, sie hört auch zu, kennt jeden Nachbarn, gibt nie Ruh. Ob Oma, Freundin oder Held, sie ist unsere Sonne in der. Tut uns allen gut. Hey Sissi, du bist unser Star. So echt, so herzlich, wunderbar. Uh-ho. Hey Sissi, oh yeah, yeah, yeah. Uh-ho. Hey Sissi, oh yeah. Du bist so wunderbar. Nur einmal zog sie fort allein zum Mississippi. Golden und fein, New Orleans, Musik und Nacht. Sie hat getanzt, gelebt, gelacht. Und Florian zu Haus, er lauschte sacht, träumte von ihr in jeder Nacht. Dann kehrte sie heim, das Herz so weit. Sie schlugen wieder im Takt zu zweit. Hey, hey, hey, hey Sissi, du hast Schwung im Blut, dein Lachen tut uns allen.